erfreue dich, Herze. Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze, entweichen und Kummer, verschwinden und Schmerz, entweichen und Kummer, verschwinden und Schmerz. Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze, erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze, entweichen und Kummer, verschwinde du Schmerz, entweichen und Kummer, verschwinde du Schmerz, entweichen und Kummer, verschwinde du Schmerz. Verwandle dich weinen in lauteren Wein, verwandle dich weinen in lauteren Wein, es wird nun mein Ächzen, ein Jauchzen nur sein. Es brennet und flammet die reineste Kerze, die Liebe des Trostes in Seele und Brust. Weil Jesus mich tröstet mit himmlischer Lust, weil Jesus mich tröstet mit himmlischer Lust. Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze. Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze, entweichen und Kummer, verschwinden und Schmerz, entweichen und Kummer, verschwinden du Schmerz. Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze, erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze, entweichen und Kummer, verschwinde du Schmerz, entweichen und Kummer, verschwinde du Schmerz, entweichen und Kummer, verschwinde du Schmerz.